نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad Salihin, Babu Ar-Raja. Ar-Raja, man sagt die Hoffnung, aber eigentlich Ar-Raja ist anders als die Hoffnung. Hoffnung im Arabischen heißt Al-Amal. Aber Ar-Raja hat eine andere, bessere Bedeutung als nur Al-Amal. Oder man könnte sagen auch Ar-Raja Wunsch. Wünschen, aber At-Tamanni ist Wünschen eher. Deshalb, Barakallahu fikum, Ar-Raja ist eine Hoffnung mit Bitten und Näherwerden. Ar-Raja ist eine Hoffnung mit Bitten, um näher zu werden. Das ist Ar-Raja. طيب خير قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى وهل نجازي إلا الكفور. وقال تعالى إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. طبعا بارك الله فيكم، الرجاء هو من كلمة رجاء يرجو، فمن كان يرجو لقاء ربه فالرجاء فيه طلب ورجاء فيه، وفرق بين الرجاء والتمني. فالرجاء ليس تمني، التمني هو بلا عمل، أما الرجاء هو مع عمل، يعني مع حركة. فالإنسان الذي يرجو الله سبحانه وتعالى هو الإنسان الذي بارك الله فيكم الذي يعمل مع هذا الرجاء. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر، انتبه، المؤلف ذكر قبله الخوف وثم ذكر الرجاء. فالصحيح أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء الاثنين، يخاف عقاب الله ويرجو رحمة الله، ذلك خوفا رهبا ورغبا، أو رغبا ورهبا خوفا وطمعا. هكذا يعبد الإنسان الله سبحانه تعالى، بأنه يخشى الله وكذلك يرجو رحمة الله، ولا يغلب جانبا على جانب. لو غلب جانب الخوف قد ييأس، ولو غلب جانب الرحمة يعني قد يقنط من رحمة الله إذا غلب جانب الخوف، وإذا غلب جانب الرحمة يترك العمل. ذلك المؤمن يعبد ربه بالخوف والرجاء معا، بالخوف والرجاء معا. وهنا نلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى أتى بآيات الرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الإسراف هو من المبالغة في الذنوب. لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر كل الذنوب، إنه هو الغفور الرحيم. نزلت هذه الآية في قوم ظنوا أن الله لن يغفر لهم لأنهم عصوه وأشركوا به. فلذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، وهذه أرجى آية في القرآن. يعني الآية اللي فيها أرجى آية هي قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني مهما فعلت واستغفرت فإن الله سبحانه وتعالى يغفر، طبعا إذا استغفره العبد وتاب. أما إذا ما تاب العبد وما استغفر ومات على الشرك فهذا خالد في نار جهنم. أما إذا كان مسلما وعصى ربه ومات على المعصية فإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه إن لم يتوب. وهل نجازي إلا الكفر؟ يعني وهل يعذب إلا ذلك الذي كفر؟ والكفور إما أن يكفر النعمة وإما أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. وفي سورة طه لما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون إلى فرعون قالوا له إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب التائب ولا يعذب الذي استغفره، وإنما العذاب هو على ذلك الذي كفر وأشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، أي أن رحمة الله سبحانه وتعالى قريبة وواسعة سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. الله سبحانه وتعالى يرحم، والإنسان المؤمن إذا سمع مثل هذه الآيات إنما ازداد ثباتا وازداد عملا وازداد إرادة للخير، يزداد إرادة للخير. بارك الله فيكم. كابتل عن خمسي الرجاء. الرجاء من هات إيه gesagt Hoffnung wie ich schon gesagt habe Hoffnung ist im Arabischen eher Al-Amal in der deutschen Sprache ist das anders. Auch im Arabischen zwischen Hoffnung, Al-Amal und Al-Raja ist natürlich der Unterschied ist so sensibel, dass es so herrschen zwischen den beiden Wörtern. Aber Raja ist immer eher, dass du von Allah subhanahu wa ta'ala verlangst, dass er dir Barmherzigkeit schenkt, aber mit einer Tat, mit Handeln. Das bedeutet, der Unterschied zwischen Wünsche zu äußern oder Wünschen und Hoffen mit der Bedeutung von Ar-Raja ist, dass der Muslim handelt. Du handelst und du hoffst, du bittest Allah subhanahu wa ta'ala, dass du näher zu ihm bist, damit er dir verzeiht, vergibt und damit dir Allah subhanahu wa ta'ala Barmherzigkeit schenkt. Verlangen, bitten, hoffen, alles zusammen, damit man näher zu Allah subhanahu wa ta'ala wird, damit Allah subhanahu wa ta'ala die Person verzeiht und vergibt. Das ist Ar-Raja. Ar-Raja und Al-Khauf. Der Autor hat in Kapitel 50 über Furcht gesprochen. Und jetzt spricht er über Hoffnung, über Ar-Raja. Und hier muss man abwägen und verstehen. Wir bitten Allah und wir beten Allah an, weil wir Allah fürchten und weil wir Allah lieben und wir fürchten seine Strafe und wir hoffen auf seine Barmherzigkeit und auf sein Huld subhanahu wa ta'ala. Und der Muslim muss beide in seinem Leben haben, in der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wenn einer von uns nur Furcht hat und keine Hoffnung hat, dann kann es dazu führen, dass die Person aufgibt. Weil man, wenn man dann eine Sünde begeht, dann wird man denken, Allah wird mir nicht verzeihen. Und wenn man nur die Seite von Ar-Raja hat und hat keine Furcht, dann wird man viele Sünden begehen und sagen sowieso Allah ist barmherzig, er wird mir subhanahu wa ta'ala verzeihen. Deshalb der Muslim betet Allah subhanahu wa ta'ala mit beiden an. Mit Al-Khauf wa Raja. Khaufan wa Tama'an. Raghadan wa Rahaba. das heißt, sie fürchten und sie hoffen. Hoffnung und Furcht. Hoffnung, Liebe und Furcht. So beten wir Allah subhanahu wa ta'ala an. Damit die Leute nicht denken, dass wir nur sagen, wir fürchten Allah, wir fürchten Allah. Natürlich, wir hoffen auch auf seine Barmherzigkeit, wir hoffen auch. Aber Hoffnung bedeutet mit Aktion. Das wird nicht Wünsche äußern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß Besitz, sprich, o meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen maßlos verhalten habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit. Allah vergibt fürwahr alle Schuld. Er ist der Allverzeihende, Allbarmherzige. Natürlich, die Übersetzung könnte man anders sagen. O meine Diener, die Übertriebenen, die übertrieben gesündigt haben, auch gegen ihre Seelen maßlos, la taqnatu min rahmatillah. Gibt nicht auf oder verliert nicht die Hoffnung, dass Allah die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah verzeiht allen Sünden. Er ist der Allverzeihende und der Barmherzige subhanahu wa ta'ala. Was sagt der Brenner dort? Das Gleiche? Ein bisschen am. Ja? Sagt, oh meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebene und Barmherzige. Das ist eher, wie ich das gesagt habe. Okay. Und Allah sagt auch sinngemäß übersetzt, das ist Barakallahu Fikum, die Surah 39, der 53, Surah Az-Zumar, der 53. Allah sagt auch in Surah 34, Vers 17, und lohnen wir solchermaßen nicht nur denen, die undankbar sind und den Glauben verloren sind. Natürlich, Barakallahu Fikum, das sollte man nicht lohnen sagen hier, ja. Ich denke, das ist was anderes. Ne? Vergelten. Ja. Was sagt er? Vergelten wir denn sonst jemand anderen als den Undankbaren? Richtig. Vergelten wir sonst einen anderen als der Undankbare und der Verleugner? Das sollte man auch sagen. Weil hier, das könnte Kufr al-Ni'me sein und Kufr. Natürlich, diese Übersetzung muss man aufpassen. Und Allah sagt auch in Surah 20, Surah Taha, 48. Uns ist fürwahr offenbart worden, dass die Strafe jenen treffen wird, der die Wahrheit als Lüge verwirrt und sich abwendet. Das ist okay. Und Surah 7, Ayah 156. Doch meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge. Barakallahu fikum, das geht in diese Surah. Der Autor hat natürlich ein System. Er bringt immer die Ayat. Er bringt immer die Ayat und dann bringt er die Hadithe und erklärt Rahimahullah Ta'ala. Auf jeden Fall, es gab Leute, die maßlos gesündigt haben, schlecht gemacht haben. Die waren sehr schlecht, sehr schlimm. Und diese Leute haben Angst, den Islam anzunehmen, weil sie gedacht haben, sie haben so viele Sünden getan. Allah wird ihnen niemals verziehen. Und Allah wird von ihnen niemals annehmen. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah herabgesandt. Und deshalb, barakallahu fikum, das ist die Ayah, die einem Freude macht. Das bedeutet, nicht weil ihr so viel gemacht habt, was schlecht war, dass ihr die Hoffnung verliert oder dass ihr aufgibt. Allah verzeiht alle Sünden. Deshalb, ihr könnt zu Allah zurückkehren und nicht, dass man die Hoffnung verliert und aufgibt. Und hier, Barakallahu fikum, ist es wichtig zu verstehen, egal was du in diesem Leben gemacht hast, wenn du Allah um Verzeihung, Vergebung bittest, dann wird Allah dir Verzeihung vergeben. Aber einzelne Personen, die können das nicht sagen, wir hoffen. Wenn du aber keine Reue gezeigt hast in diesem Leben und du stirbst und du hast Schirk, dann ist es vorbei. Aber wenn du es gesündigt hast, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala entscheiden, was er mit dir macht. Aber allgemein, man darf niemals die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala verlieren. Und man muss immer Allah verzeihen. Das heißt nicht aber, dass einige Leute kommen und sagen, ja, sowieso Allah ist barmherzig und verzeiht alles, dann machen wir Sünden, wie wir wollen. Diese Leute, die sind unwissend, die sowas machen. Und die andere Ayah, وَهَلْ نُجَازِي إِلَى الْكُفُورِ. Das heißt, die Strafe, die Vergeltung gilt für diese Leute, die die Wahrheit geleugnet haben oder verleugnet haben oder diejenigen, die undankbar sind. Du kannst Muslim sein, aber undankbar sein. Aber es kann sein auch, dass eine Person überhaupt die Wahrheit des Islam verleugnet. Und diese werden zur Rechenschaft gezogen. Möge Allah uns bewahren. Und Barakallahu fikum bezüglich Musa alayhi salam, und Harun. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie zu Pharaon geschickt. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie zu Pharaon geschickt. Zu Pharao geschickt. Und sie haben ihm gesagt, Allah hat uns offenbart, dass diejenigen, die die Strafe bekommen, diese sind, die die Wahrheit verleugnet haben und die sich abgewandt haben von der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Leute, die die Religion praktiziert haben, die Leute, die die Wahrheit angenommen haben, werden nicht bestraft, aber das heißt nicht garantiert. Weil auch einige Muslime in die Hölle kommen werden, weil sie Sünden begangen haben. Und Allah sagt, وَرَحْمَتِي وَسَعَتْكُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Das heißt, du musst davon ausgehen, die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist so groß. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt sein Erbarmen subhanahu wa ta'ala. Aber du musst selber auf diesem Weg sein. Du musst Allah fürchten von einer Seite, damit du keine Sünden begehst. Und du musst wissen auch, eventuell, wenn du eine Sünde begangen hast, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir verzeihen und wird von dir einnehmen. Der Sinn ist dabei, du darfst die Hoffnung darfst nicht aufgeben. Nicht weil du Fehler gemacht hast, absichtlich oder unabsichtlich. Nicht weil du Sünden begangen hast, absichtlich oder unabsichtlich, dass du sagst, sowieso ist vorbei, ich komme in die Hölle, Allah wird mir nicht verzeihen. Deshalb mache ich, was ich will, und dann machst du schlimmer, und am Ende wirklich landest du in die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alles bewahren. Nochmal: Hoffnung, Ar-Raja, ist anders als At-Tamanni, als Wünschen. Ich kann mir viel wünschen, aber wenn ich nicht handle, dann bleibt das Wunsch. Aber wenn ich handle mit diesem guten Wunsch, was ich habe, dann heißt das Raja. وعن عبادة ابن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وعيسى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه وفي رواية المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار حرم الله عليه النار بارك الله فيكم هذا الحديث تكلمنا عليه أكثر من مرة والحديث واضح الحديث فيه بارك الله فيكم أن الذي يحقق التوحيد الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة أي هذا العبد لا يقلد في النار ومن حقق انتبه الآن ومن حقق التوحيد وعمل بعمل أهل الجنة أدخله الله الجنة وهذا وعد من رب العالمين لماذا ذكر عيسى لأن الاختلاف هو فيه اليهود يقولون عيسى ما أتى والنصارى يقولون ابن الله أو ابن الرب أو الرب والمسلمون يقولون عبد الله ورسول لذلك ما ذكرون إبراهيم مثلا أو ما ذكر موسى إنما عيسى وسبحان الله انظروا ينظر إلى الناس. سبحان الله، نحن نقول مريم صديقة طاهرة بتول، ونقول عيسى رسول الله وأتى بمعجزة ونصدقه ونحبه، والذين يدعون أنهم يتبعون عيسى يكرهون الإسلام والمسلمين، والطرف الآخر يقول مريم زانية وعيسى كاذب ولم يأتي وقتلوهم وذبحوهم فيحبوهم ويكرهونه. فسبحان الله، والله سبحان الله على كل. وأما كلمته ألقاها إلى مريم فالمعنى بارك الله فيكم كلمة كن، بكن كان عيسى، وروح منه، منه هنا أي ابتداء وليس من للطبعيق، يعني أنه بعض منه جميع اللي ما يفهم اللغة العربية، والجنة حق النار حق الذي عقيدته سليمة، صاحب العقيدة السليمة، صاحب العقيدة التوحيد، فهذا إن عصى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يغفر له وحرمه على النار. هذا لا يعني أنه كما ذكرنا. بارك الله فيكم، حديث في هندة الزبانية في هندة 12 عبادة ابن الصامت رضوان الله عليه أتسيلتي لقزنت الله صلى الله عليه وسلم ذاكت فبت سويت بس كاينن إله جبت أوصى الله دم أينن دي كاينن تال هابهات وندس محمد صلى الله عليه وسلم زي دينا ونقزنت أست وندس يسوس الله دينا ونقزنت أست ونزين فوق تس إيه ماريا إذا مثلت ونئم فن زينم كايست قاب دس تس باراديس واست und dass das Höllenfeuer wahr ist, den wird Allah ins Paradies eintreten lassen, seinen Taten gemäß. Das ist bei Bukhari Muslim. Eine andere Version Muslims besagt, demjenigen, der bezeugt, dass es keinen Ilah außer Allah gibt und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, hat Allah Höllenfeuer verwehrt. Das bedeutet, diese Überlieferung haben wir ein paar Mal erklärt. Ich meine, nicht einmal, nicht zweimal, ein paar Mal. Deshalb aber allgemeine Wörter dazu. Mit wenigen Wörtern. Wer den richtigen Tauhid, wer die richtige Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt, diese Person wird nicht ewig in die Hölle kommen. Und wer Tauhid bestätigt, und danach auch handelt, Rechtschaffenes tut, diese Person wird ins Paradies kommen und ja, er wird niemals in die Hölle kommen. Das heißt, es gibt eine Person, die Tauhid hat, aber vielleicht er hat Sünden begangen, große Sünden begangen und er hat keine Reue gezeigt. Allah bringt diese Person in die Hölle für bestimmte Zeit, dann kommt er raus. Und es gibt eine Person, die Tauhid hat und die gut getan hat, gut gewirkt hat in diesem Leben, Allah subhanahu wa ta'ala bringt diese Person ins Paradies. Das geht darum hier, wer den Islam angenommen hat, Muhammad Rasulullah. Warum sagt er hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam, warum spricht er über Isa alaihi salam, Jesus? Weil barakallahu fikum, Juden, Muslime, Christen, die streiten über Jesus. Die Juden sagen, Jesus war ein Lügner, seine Mutter war wohl eher eine schlechte Frau und die glauben nicht, dass Jesus gekommen ist. Die Christen sagen, Jesus wäre Sohn Gottes oder Dreifaltigkeiten, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die Muslime sagen, Jesus ist der Diener Allahs, der Gesandte Allahs. Und er wurde durch ein Wunder zur Welt gekommen. Er hat keinen Vater. Und er wurde nicht gekreuzigt und er wiederkommen. Aber wir lieben Isa. Wir lieben Isa. Und wir sagen, seine Mutter war eine reine Frau, eine Frau, die Jungfrau war, Maria, As-Siddiqa, die Wahrhaftige. Aber subhanallah, merkt euch, wir sagen, Jesus ist gut und Prophet und wir sprechen gut von ihm, von seiner Mutter, aber sogenannte Anhänger von ihm, nicht alle, aber einige sogenannten Anhänger von ihm, die hassen den Islam, die sind gegen den Islam. Während die andere Seite von den Juden, die sagen, Jesus ist Lügner, seine Mutter schlecht, die werden geliebt. Subhanallah. Jemand beschimpft dich, liebst du ihn. Und jemand lobt dich, hast du ihn. Aber das ist, wenn man wirklich keinen Verstand hat. Möge Allah uns bewahren. Ja, waruhum minh. Das bedeutet, eine Seele. Isa hat eine Seele bekommen. Das Wort Allahs an Maria war, sei, dann war Jesus. Das ist das Wort. Und diese Körper von Jesus, natürlich braucht eine Seele. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala auch Seele gegeben. Das heißt nicht, dass Jesus ein Teil von Allah ist. Oder Sohn, Heiliger Geist, ich weiß nicht, 3 mal 7 durch 2 plus und Ableitung und addieren, subtrahieren und alle das. Keiner kann das erklären, sowieso. Man sollte verstehen. Ist dein Tawhid richtig? La ilallah Muhammad Rasulullah? Inshallah hast du die Basis, dass du ins Paradies kommst. Aber nicht, dass man sozusagen sich selber überschätzt. Indem man denkt, ja sowieso, ich gehe in die Moschee später. Dann bin ich durch. Das ist die Sache. Viele hoffen, aber es gibt richtige Hoffnung und falsche Hoffnung. Falsche Hoffnung ist Wünsche. Und richtige Hoffnung ist zu hoffen mit Handeln. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. معنى الحديث: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي وإن زاد زدت فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته غرولة. وطبعا هنا في خطأ، أي سببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها قراب، والضم أصح وأشهر ومعناه ما يقارب ملأها. اللغتان بمثل الأرض خطايا لأتيته بمثلها رحمة إذا استغفرني ولم يشرك بي شيئا. رأيه المؤلف بارك الله فيكم هنا، أي صو أتيته هرولا. أما أتيته هرولا فهذه صفة الإتيان يا أخوة، في صفة الله سبحانه وتعالى أنه يتقرب من العبد، كيف الله أعلم. وصفة أن الله سبحانه وتعالى يأتي هرولا، كيف الله أعلم. ونحن نأخذها كما نمررها كما هي، ولكن هنا المؤلف أتى بالمعنى العام للحديث. ما هو المعنى العام للحديث؟ المعنى العام للحديث أنه الذي يتقرب إلى الله فإن الله يرحمه ويغفر له، والذي يتقرب ويتوب فالله يتوب عليه، والله أسرع منه في قبول توبته وفي هدايته. فتاب الله عليهم ليتوب، إنه هو التواب الرحيم. الله سبحانه وتعالى يرزق العبد التوبة فيتوب العبد، فالله سبحانه وتعالى يقبل منه التوبة. ولكن المعنى جميل بارك الله فيكم، انتبهوا. الذي يأتي بالحسنة على الحسنة ويزيد، يأتي بالسيئة سيئة واحدة. تقرب إلى الله، الله يتقرب إليك. كلما تقربت أكثر الله يكون أسرع منك. تأتيه ماشيا الله سبحانه وتعالى يأتيك هرولة. كيف؟ الله أعلم، هذا عند الله. ما معنى الحديث؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى يغفر ويتوب على العبد. ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لقيته بقرابها مغفرة، ولكن بشرط أنه ما يشرك. لذلك نقول يا أخوان انتبهوا، نحن ما ندري يوم القيامة هل يغفر الله سبحانه وتعالى للعبد أم لا يغفر. هذا العبد المسلم اللي ما عنده شرك، أما العبد الذي أشرك هذا خلاص إن مات على الشرك خالد في نار جهنم، وصلى الله العافية. بارك الله فيكم. حديث في هندة أختسن إيش كان قبل من أخي بديس حديث طامع أخونا أبو أختسن أبو ذر رضوان الله عليه بليفة Das ist der Prophet s.a.w. sagte, Allah, der Allmächtige, Erhabene, sagt, wer eine gute Tat vollbringt, wird zehnfach oder noch mehr belohnt. Und wer eine böse Tat begeht, wird nur für eine Sünde bestraft. Oder es wird ihm vergeben. Und wer mir um eine Armslänge entgegenkommt, dem komme ich um zwei Armlängen. Ne? Das stimmt nicht so. Und wer mir um eine Handspanne entgegenkommt, dem komme ich um ein Armlänge oder Elle. Und wenn jemand zu mir geht, nee, und wer mir eine Armlänge entkommt, komme ich ihm ein Ba. Das wird mehr. Wie sagt er so? Lafte. Und wenn er zu mir geht, dann werde ich entgegenlaufen. Und wer mich trifft mit der ganzen Welt, voller Sünden, dem werde ich, vorausgesetzt, dass er mir niemanden beigesellt hat, mit einer gleichen Menge zur Vergebung begegnen. Natürlich, ich sage nochmal, und ich bin jedes Mal, wenn wir diesen Unterricht machen, und ich lese von dieser Übersetzung von Bavaria, dass diese Übersetzung leider nicht gut ist, nicht gut. Weil man merkt, möge Allah subhanahu wa ta'ala. Auf jeden Fall, was bedeutet diese Überlieferung? Barakallahu fikum. Das heißt allgemein jetzt, was bedeutet diese Überlieferung? Das heißt, wenn du eine Sünde begehst und Allah um Verzeihung bittest, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala das verzeihen. Wenn du eine gute Tat begehst, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt dir das gut mal 10 und Allah vermehrt, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Aber wenn du eine Sünde begehst und dann Allah schreibt das nur eine Sünde, und wenn du Allah um Verzeihung bittest, dann wird das verziehen. Wenn du zu Allah näher kommen willst, dann kommt Allah dir entgegen. Und Allah ist schneller als deine Person in diesem Zusammenhang. Hier gibt es das Wort taqarraba, mir näher kommen, und harwala, entgegenlaufen. Das nimmt man so, wie das ist. Wie wird Allah das machen? Das ist Allahs Sache. Aber wir reden allgemein jetzt über den allgemeinen Sinn des Hadithes. Der Sinn von dieser Qudsi Hadith, weil der Prophet sagte, Allah sagt, ist, wenn du Allah um Verzeihung bittest und wenn du zu Allah zurückkehren willst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir entgegenkommen und Allah wird von dir annehmen. Solange du kein Schirk begehst. Wenn du aber Schirk begehst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala von dir nichts annehmen und du wirst in die Hölle wal'iyadu billah landen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Schau mal, die Erde, wie die Erde groß ist. Überlege dir, du machst Sünden so viel wie die Erde. Aber du hast keinen Schirk. Und du begegnest Allah am letzten Tag, Allah wird dir verzeihen. Allahu a'lam, der weiß, subhanahu wa ta'ala. Wer jetzt, wem Allah verzeiht und wem nicht, ist Allahs Sache, nicht unsere Sache. Aber wir reden allgemein. Und das bleibt die Regel. Die Regel, بارك الله فيكم جزاكم الله خير. Ein Muslim, der La ilaha illallah gesagt hat und stirbt als Muslim, inshallah, wenn dieser Muslim gut gemacht hat, kommt ins Paradies. Wenn dieser Muslim schlecht gemacht hat, Allah entscheidet. Aber wenn jemand als Kafir stirbt, Mushrik, der wird niemals ins Paradies kommen. Und er wird ewig in die Hölle kommen. So hat Allah subhanahu wa ta'ala entschieden und so wird auch sein. والله تعالى أعلم وأعلم. دام التسكلار فيك وعن جابر رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. إذا ما الموجبتان؟ يعني موجبة الجنة وموجبة النار. أشرك بالله نار. توحيد جنة إن شاء الله بشرط الإنسان ما يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى. استسألت جابر رضي الله عليه das ein Araber das ein Araber vom Weiten zum Propheten صلى الله عليه وسلم gekommen ist und er sagte O Gesandter Allahs, welche zwei Dinge machen oder welche zwei Dinge machen das pflichtig? Ins Paradies oder in die Hölle? Er antwortete, wer stirbt und nicht Allah beigesellt, der wird ins Paradies eintreten. Und wer stirbt und Allah etwas beigesellt, der wird ins Höllenfeuer kommen. Das sind die Regeln. Aber natürlich, um welchen Schirk hier wird gesprochen, welche Beigesellung? Große Schirk, nicht die kleine Schirk. Meine, es gibt auch Augendienerei. Und jeder Muslim vielleicht macht etwas angibt. Und der Muslim macht Riya. Das geht nicht um Riya. Das geht hier um diesen großen Schirk, der eine Person vom Islam ausschließt. Oder, dass die Person sowieso den Islam nicht angenommen hat. So aufpassen, Barakallahu fikum, nicht, dass man falsch versteht. Wir stoppen hier, Bidni Ta'ala, weil jetzt bei uns Zeit von Adhan ist. Barakallahu fikum, jazakallahu khair, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wir sind bei Hadith 420, bei mir, bei euch 415 und der Unterricht morgen ist Subul As-Salam. Subul As-Salam, bi'ithni ta'ala, nach Salat al-Maghrib. Wenn ich was kurz gesagt habe, dann durch den für Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ich was Falsches oder Schlechtes gesagt habe von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich komme nachher, inshallah, die Brüder, Schwestern.